Hip, hip. Hip, hip, hop. Hip-hop ist. Also mein Name ist Vokal Matador, ich bin 35 Jahre alt, habe angefangen mit Rappen, ich würde sagen im Jahr 96 war das so, da habe ich so erste ernsthafte Texte zufriedenstellend gehabt und bin dann 97, 98 mit diesen Roya Bunker Sessions in Kontakt gekommen. Da habe ich verschiedene Leute kennengelernt, unter anderem auch die Jungs von der Sekte, und dann bin ich kurze Zeit später bei denen in die Gang gekommen, später dann auch wieder rausgegangen. Also ich würde sagen, ich bin in der Grundschule durch meinen Bruder mit Hip-Hop in Kontakt gekommen. Es war so, dass er halt diese Musik irgendwie von seinen Kumpels gekriegt hat. Mein Bruder ist halt Mulatte und hat dementsprechend auch schon früh mit den wenigen Mulatten, die es in der Schule gab oder in seinem Freundeskreis gab, verstärkt abgehangen, und die haben sich natürlich mit dem ganzen US-Zeug identifiziert, und darüber ist er dann auch an diese ganzen Breakdance-Tapes gekommen, und diese Breakdance-Sachen waren eigentlich so die ersten Hip-Hop-Sachen, die ich gehört habe, also weiß nicht, irgendwelche Planet-Rock-Sachen. Es waren eigentlich eher elektromäßige Beats, würde ich sagen. Und teilweise fing dann halt auch diese ganze Rap-Sache dazu an. Und dann halt Grandmaster Flash und Sugar Hill Gang, das waren halt so die allerersten Sachen, die ich jemals gehört habe. Interessant wurde der Hip-Hop für mich aber eher gegen Mitte, Ende der 80er. Wo halt verschiedene Bands damals rauskamen, weiß nicht, Run DMC und so, und diese ganzen Sachen haben auch einen Einfluss auf mich gehabt. Ich weiß aber auf jeden Fall, das erste richtige Hip-Hop-Album, was ich mir angehört habe, war ein Tape, was ich von meinem Bruder gekriegt habe, und das war das Public Enemy, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Das muss ja irgendwie so 88, 89 rausgekommen sein, also war ich so 15, 16 in dem Dreh. Und ziemlich zeitgleich kam auch noch dieses De La Soul, 3 Feet High and Rising-Album raus. Und das habe ich auch sehr gehört und auch fand ich super, auch die ganzen Samples, die sie verwendet haben. Und ja, das war prägend. Also ich glaube, dass es mich sehr vielfältig geprägt hat. Also ich habe halt diese Battle-Sachen mitgekriegt. Das ist auch bei der Sekte verstärkt geschärft worden, so dass ich da besser werde. Und habe aber gleichzeitig auch diesen Grundgedanken immer mitgekriegt, dass es bei diesem Hip-Hop Zeug darum geht, andere Ausdrucksformen zu finden und vor allem auch ja, von diesem Gewaltding so ein bisschen wegzukommen. Also, dass halt die Leute sich nicht auf die Fresse gehauen haben, sondern irgendwie Breakdance gebattelt haben oder irgendwie sowas. Also, das ist eine Idee, die sehr stark bei mir durchgedrungen ist. Und gleichzeitig dieses Wettbewerbsding, dass halt alle immer irgendwie besser sein wollen und gerade die, die jünger sind, immer die, die älter sind, fertig machen wollen, ist auch richtig und gut so. Das Ignorieren von Regeln bis zu einem gewissen Grad, auch schon allein dadurch, dass sie einfach von irgendjemand anders die Musik nehmen, neu zusammenschneiden und sagen, es ist meins. Das finde ich schon sehr sympathisch, also was Anarchistisches auch durchaus, was auch so ein bisschen dann in diesen linken Anarcho-Touch, den ich sowieso in frühen Jahren hatte, da auch mit reinpasste. Und vor allem auch das Tanzbare. So. Also, es spricht irgendwas in der Seele irgendwie an, meiner Meinung nach. Und ich muss auch sagen, dass mich heute die Deutschrap-Szene nicht mehr so stark die Top-Acts, sagen wir mal, sozusagen ansprechen. Also mit Sido ist natürlich klar, ich kenne ihn von früher und die Sachen von dem interessieren mich immer, was er macht. Und es gibt aber auch viel, was völliger Abfall ist und was ich gar nicht erst höre und auch, weiß ich nicht, mich dann da nur drüber amüsieren kann, was die Leute teilweise machen. Also, keine Ahnung. Das größte Hip-Hop-Erlebnis war das Konzert von Ryman Simon auf dem Splash, wo er auf dem Samstag Headliner war. Es war, glaube ich, 2006 oder 2007. Ich weiß nicht, bevor sie auf jeden Fall noch an die andere Location jetzt wieder umgezogen sind. Es war halt auf dem Samstag Headliner-Zeit so. Und ich habe damals schon, ich glaube im Jahr 2001 auf dem Splash halt, als die Sekte in diesem Zelt da gespielt hat, das war kurz nach unserem Split sozusagen, da hat man auch schon mal so eine Riesencrowd auf einen Haufen gesehen. Und aus ganz Deutschland, die sind alle ausgerastet. Und da ist mir schon mal klar geworden, so, es gibt viele Leute, die das hören. Und bei diesem Konzert 2006 ist mir das noch mal klar geworden. Und vor allem auch, wo die Leute ganze Passagen einfach mitgerappt haben und so. Und das war so, dass wir irgendwie Kindelfässer mitgebracht hatten und unsere Kumpels haben dann parallel während des Konzerts die ganze Zeit Becher gefüllt und die in die Reihen verteilt. Und die Leute haben es natürlich übelst gefeiert. Und das war so das Größte, was ich bis jetzt erlebt habe, weil es war die größte Crowd, die ich gesehen habe. Die meiste Energie, die zurückgekommen ist. Und wir haben auch da gestanden und einfach nur so, es war krass gänsehautmäßig. Also auch wenn es jetzt, sagen wir mal, nicht meine eigene Show war, ja. Da habe ich aber trotzdem halt gemerkt, Das ist auf jeden Fall mehr wert als jede Kohle. Das kannst du nicht aufwiegen. So. Und das ist natürlich das, was man braucht, so, dass man irgendwie sieht, dass Leute das cool finden. Simon hat diesen Track mit Orgi, lass uns chillen, Schlampen. Und wir haben irgendwie so, der Beat lief so los und die Leute sind so ausgeflippt. So. Das war ein ganz, ist eigentlich ein ganz ruhiges, langsames Lied, ja. Und du hast aber gemerkt, du musstest eigentlich immer nur so die erste Hälfte der ersten Line sagen und den Rest haben die Leute einfach mitgerappt. So. Und einmal so ein tausendstimmiger Chor halt sozusagen. Und wir standen da und haben uns so angeguckt und dachten, was ist mit denen los? Und so hat Simon dann auch immer so gemacht, er hat immer nur so den Anfang gemacht und wir haben es einfach uns nur reingefahren und weißt du, so haben so da gestanden und geil, so ja, okay, dann macht mal selber weiter, so weißt du, und es lief alles so von sich aus weiter. Und das war schon das Prägendste. Also ich meine, ich habe viele Konzerte erstmal auch gespielt so und vielleicht auch im kleineren Rahmen so, da gab es auch immer coole Erlebnisse. Aber das war so das Erste, wo es wieder auch was zurückkam, so was man direkt so sehen, anfassen konnte, unabhängig vom Geld jetzt. Ja, Geld kann man auch sehen und anfassen, aber das ist was anderes. Und da habe ich gedacht, so, okay, alles klar, also irgendwo hat sich die ganze Scheiße, die auch die Höhen und Tiefen, die man erlebt hat, das hat sich dann irgendwann doch ausgezahlt. Das Splash an sich hat über die Jahre immer eine sehr große Magie auf mich ausgewirkt. Man hat natürlich erst so auf dem Zeltplatz Assi-Camping angefangen und ist dann später auf diesen VIP-Zeltplatz gekommen. Aber man hat da die ganzen Funktionäre gesehen, ja, und das sind natürlich auch so ein bisschen alles die ältere Riege. Die ganzen Stars natürlich auch gesehen. Aber für uns war es immer cooler, so irgendwie auf dem Campingplatz rumzueiern. Und scheiß mal auf Hotel, so weißt du, das hätte man wahrscheinlich auch haben können. Aber das Feeling an sich da, wenn man da auf dem Zeltplatz rumeiert und überall irgendwelche Leute rappen sieht oder auch sich nur abschießen sieht, so ja, kann man immer lachen. Und wenn man mit einer Gang irgendwie da ist, dann gibt es immer irgendwelche komischen Geschichten und so. Und natürlich auch ohne Ende Mädels und einfach lustige Situationen, ja. Und das ist schon was ganz Besonderes immer gewesen. Vor ein, zwei Jahren auf jeden Fall, nee, vor zwei Jahren muss es schon gewesen sein, habe ich ein Album in die Hand bekommen von Oleg, heißt er. Das ist auch so aus diesem Hass und Hoden-Umfeld, das ist im Rheinland. Schwarz Matt hieß sein Album. Und ich habe das irgendwie im Auto bei einem Kumpel gehört. Und der hatte auch in seinen Beats und in seiner Art so zu rappen, irgendwie hat auch ganz viele Leute eigentlich, die schon ältere Generationen sind, ja, aber trotzdem irgendwie noch so was Frisches gehabt. Und hat mich so ein bisschen auch daran erinnert, wie das halt auch zu diesen Sektezeiten so gewesen ist. Es ist einfach, kam es mir so vor, als wenn viel Spaß halt dabei gewesen wäre und so liebhabermäßig halt auch die Beats gemacht worden sind und der kam einfach fresh rüber so. Und da habe ich natürlich auch Gefallen dran gefunden und habe den auch später kennengelernt, ist auch ein ganz cooler Typ. Und der hat auch diesen, den einen von Hass und Hoden da, den Rapper, ich vergesse immer den Namen, ist auch egal. Retro-Gott, genau, den hat er nämlich auch da auf seinem Album gefeatured. Und es war einfach so, dass ich da gemerkt habe, okay, klar, natürlich nach diesem ganzen Gangster-Straßen-Hype, stellen alle irgendwann wieder fest, dass es nicht nur darum geht, irgendwie in Neukölln angeschossen zu werden, ja, sondern halt, dass es auch in erster Linie auch um Spaß bei der ganzen Sache geht, ja. Und der ist nämlich bei diesem ganzen Bushido-Zeug irgendwie verloren gegangen, so. Wenn er sagt, er hat sein Lachen verlernt, so traurig, weißt du, so. Wenn man dann nicht mehr lachen kann, dann ist es schon ein bisschen mies. Und wenn ich zum Beispiel Bushido in irgendwelchen Talkshows sehe, dann ist er immer in der Defensiven, weil sie ihm natürlich auch immer seine härtesten Texte vorsetzen. Und so sehr er sich da gut zu präsentieren versucht und so gut er sich da auch vorbereitet drauf, sieht er immer irgendwie ein bisschen schlecht dabei aus, für meine Begriffe. Also er scheint dem irgendwie, weiß nicht, ob er dem nicht gewachsen ist oder irgendwas, auf jeden Fall habe ich den Eindruck, der verteidigt immer irgendwie seine Stellung da gegenüber die ganzen Fuzzis, mit denen er zwangsläufig zu tun hat. Aber das ist halt, wo mir zum Beispiel Sido sympathischer ist, weil er halt auch manchmal irgendwie rotzige Antworten gibt. Ich meine, Bushido versucht es auch, aber ich finde, Sido hat ein bisschen mehr Humor dabei. Und das ist halt das, was zum Beispiel auch bei Hass und Hoden oder bei Oleg oder sonst wo immer rübergekommen ist und immer mir wichtig war, wenn ich darüber irgendwie oder einen gewissen Humor dahinter spüren kann, dann ist es mir sympathischer. Deshalb ist mir zum Beispiel auch so ein Typ wie Azad nicht so nah. Also, weißt du, auch wenn er jetzt so die deepen Straßentexte macht, kann ich trotzdem nicht so viel dabei empfinden, weil es mir so vorkommt, als wenn der nicht lachen würde, so, weißt du, sondern er mal so bierernst ist, dass er halt irgendwas verliert so dabei, also dass er irgendwas verpasst auch. Und das ist halt, das ist zum Beispiel auch was ich bei Ryman Simon immer gesehen habe. Der hat halt auch eine Art Humor drin, die natürlich auch ein bisschen deftig ist so. Der hat ja viele Texte nur, sagen wir mal so, auf Porno-Basis gemacht. Es ist aber auch daran, ist sein Humor erkennbar und auch für meine Begriffe seine Intelligenz. Ja. Viele Leute haben ja immer gegeißelt, dass er ein voll hohler Typ sein muss, wenn er nur so eine Texte machen kann. Ist aber natürlich Quatsch. So eine Leute, die sowas sagen, haben keine Ahnung. Die verstehen nicht das Humorvolle beim Rap. So, ja, das sind so Rap-Nazis. Aber was ich vor allem bei ihm gesehen habe, was er unglaublich gut drauf hat, ist die Pausen zwischen den Tracks mit irgendwelchem blöden Gequatsche zu füllen. Und wo auch ich selber daneben stehe und mich manchmal nur kaputt lachen muss, weißt du, so über die Sachen, die er erzählt. Und hängengebliebenes Zeug. Und das ist ganz wichtig, so, dass ein Rapper irgendwie Humor in einer gewissen Weise auch hat. Natürlich auch, dass er ernst sein kann, aber vor allem muss es halt bei diesem ganzen Hip-Hop-Ding irgendwie Spaß machen. Mich hat halt immer so an Hip-Hop gereizt, dass es eine Aussage in einer gewissen Weise hat und dass auch ja, das ist so eine Sache ist, die auf der Straße passiert. Und das ist halt das, was ich sowieso immer sehe. Und auch wenn er sich jetzt hier und da verändert, sieht man halt natürlich auch das, was an Geschichtlichem irgendwie daraus gewachsen ist. Und man wundert sich heute aus diesen ganzen Anfängen, wie stark diversifiziert das natürlich auch heute ist. Und wie gesagt, das ist ein Universum, da kann man sich drin verlieren. Ich glaube aber, dass vor allem so die Leute, die in etwa in unserem Alter sind, also Anfang 30 oder Ü30, wie es so schön heißt, dass sie nur deshalb viel mit Hip-Hop heute nicht mehr anfangen können, weil sie auch nur das mitkriegen, was von den Medien hochgepusht wird. Weil sie vielleicht auch so ein bisschen in den 90ern so stark davon geprägt worden sind und nichts mehr Vergleichbares heute wiederfinden, auch wenn es natürlich insgesamt so eine Retro-Welle gibt. Vielleicht ist es auch so, dass die Leute, die ein bisschen älter heute sind und mit Hip-Hop aufgewachsen sind, nichts mehr mit den allzu profanen und platten Texten anfangen können. Und gerade darin liegt aber eigentlich die Stärke von Rap-Musik, dass man halt ausdrücken kann, was man will und entsprechend auch ja, auch erwachsenere Themen behandeln kann. Und wer sich traut, der sollte es einfach tun. Und dementsprechend habe ich halt auch für mich so überlegt, bin ja jetzt auch dabei, so ein bisschen neue Musik zu machen und ich will halt auch mich stärker auf meine persönlichen Sachen fokussieren, um so eine Sachen halt auch thematisieren zu können, was mich persönlich beschäftigt. Weil ich glaube, dass es halt letztendlich für alle, die so in etwa in unserer Generation sind, ähnliche ja, ähnliche Ereignisse gibt im Leben. Weiß ich nicht, wenn man hier im Hintergrund die ganze Zeit den Kleinen hört, so weiß ich, die Leute haben Kinder und haben die ganz normalen Alltagssorgen und wollen nicht mehr davon hören, wie viel Karren, Bitches und Fame ich habe. So. Also es ist zwar alles schön und gut, aber es ist mehr drin, viel mehr, als momentan ausgenutzt wird.